Nomi Knoch ist mit Stereotypen aufgewachsen. Die Schweizer Jüdin, sie ist 22 und studiert Sprachwissenschaften, hat früher viel Negatives verbunden mit dem Wort Muslim. Terrorismus oder Bart oder Kopftuch, alles solche Bilder von den anderen, die man von überall her aufnimmt, von Medien, von Schulbildung, weil wenn man diesen Kontakt nicht hat, dann gibt es auch Ängste, weil wir etwas falsch verstanden haben von den anderen. Die Muslima Ayla Lubic, 37 und in Bosnien geboren, kennt wiederum typische Vorurteile ihrer Glaubensgemeinschaft über Juden. Also Vorurteile wie zum Beispiel, alle Juden sind nur auf das Geld aus, alle Juden halten zusammen, die wollen die muslimische Welt ruinieren und solche Sachen. Und das ist ein absoluter Blödsinn, muss man sagen. Nun diskutieren die Muslima und die Jüdin in Berlin zusammen mit rund 100 jungen Erwachsenen, wie sich beide Religionen annähern können. Die Teilnehmer sind auf die eine oder andere Art Multiplikatoren. Sie kommen aus mehr als 40 verschiedenen Ländern, aus Europa, aber auch aus Pakistan, Libyen und Südafrika. Eine Erfahrung, die wir teilen, ist das Leben als Minderheit im Allgemeinen. Dass wir öfters als die anderen auch wahrgenommen werden oder die, die irgendwie etwas fremd sind, suspekt sind, dass man nicht ganz nachvollziehen kann, warum ist das jetzt so? Und es ist auch verbindend. Die Konferenzbesucher debattieren über die Weltpolitik, vor allem aber erzählen sie von ihrem eigenen Leben. Ayla Lubic etwa, die IT-Projektmanagerin ist und inzwischen in Österreich lebt, hat den Bosnienkrieg hautnah miterleben müssen. Ich war 15 Jahre alt, als wir nach Kroatien geflüchtet sind und damals hat man uns Balier beschimpft. Balier ist ein Schimpfwort für Muslime im ex-jugoslawischen Raum. Da habe ich erfahren, was es heißt, ausgegrenzt zu sein, was es heißt, aufgrund der Religion bedroht zu werden und als nicht dazugehörend gesehen zu werden. Heute weiß die Migrantin. Den Juden ist es damals auch nicht viel anders ergangen. Also die sind auch ab 1930er Jahren sehr stark diskriminiert worden, sehr stark ausgeschlossen worden. Deswegen sollten wir uns einmal zusammensetzen, was wir jetzt hier tun und miteinander reden. Miteinander und nicht gegeneinander. Ilja Sichowski ist 33 Jahre alt und hat Entwicklungspolitik studiert. Der Wiener Jude rief vor 7 Jahren die erste Muslim-Jewish Conference ins Leben. Sie war, ähnlich wie die folgenden Konferenzen, etwas chaotisch organisiert. Jedoch habe seine Graswurzel-Initiative in den vergangenen Jahren hinzugelernt, berichtet der Aktivist. Wir haben uns zum Beispiel die ersten 3 Jahre vom Nahostkonflikt ferngehalten. Einfach auch aus Sorge darüber, ob wir diese Diskussion leiten können oder noch im Rahmen halten können, wenn sie losgeht. Wir haben jetzt mittlerweile ganz klassisch im Programm, dass über diesen Konflikt diskutiert wird und offen diskutiert wird. Inzwischen hat sich das Dialogforum, das unter anderem in Kiew, Bratislava und Sarajevo tagte, etabliert. Es erhält heute Unterstützung vom Auswärtigen Amt und vom US State Department. Doch innerhalb der eigenen Religionsgemeinschaften stoßen die Konferenzteilnehmer immer noch auf Skepsis. So erntet die Schweizerin Nomi Knoch mitunter sorgenvolle Blicke, wenn sie ihrer jüdischen Gemeinde von den Begegnungen mit Muslimen erzählt. Es hat Anschläge gegeben, nicht in der Schweiz selber, aber in Frankreich, in Deutschland, in Brüssel, in verschiedenen Ländern. Leider ist es auch so, dass Angst eine viel größere Rolle spielt als noch vor 2-3 Jahren. Die Teilnehmer der Berliner Muslim Jewish Conference, MJC, lassen sich davon nicht beirren. Sie vernetzen sich über Twitter und Facebook, wollen in Kontakt bleiben. Die Jüdin Nomi Knoch hat nach ihrer letzten Konferenz vor 3 Jahren sogar bei einer Muslima zu Hause gewohnt. War ich in Jerusalem für einen Sprachkurs und wurde dort von einer muslimischen Beduinin dann zum Fastenbrechen eingeladen zu ihrer Familie und war 2 Tage bei ihrer Familie. Und das hat sich durch die MJC ergeben. Anders hätten wir uns nie kennengelernt.